Und ich habe das genau und ganz bewusst gedacht. Ich dachte mir also, ist der Ruf erst ruiniert, lebt er sich gänzlich ungeniert. In Hetendorf mussten wir immer Rücksicht nehmen und das Rücksicht nehmen hat überhaupt nichts genützt. Und dann sage ich, naja, dann kommen wir es mal richtig, dicke. Herr Bassler ist ja immer für Beschimpfungen Bonner Politiker gut. Das war also auch einer der Sachen, also Kohl als Vollidiot und so, da kann man eigentlich immer mit rechnen. Der war eingebaut. Dr. Koch ist immer haarscharf an der Grenze zum Paragraph 130. Es ist ihm bisher noch nicht gelungen, darüber hinauszukommen, aber sodass es schwierig ist, wenn wir jetzt Professor Weinschenk nehmen, sodass es schwierig ist für ihn also mal so mit EK2 und EK1 sich hochzudienen, denn dazu muss man ja doch schon ein paar politische Vorstrafen haben. Ich bin natürlich als bekannter Rassist und Fremdenfeind bekannt und hätte das natürlich auch viel so die Fragen, ist multikulturell sinnvoll oder nicht oder sowas. Irgendwie sowas hätte ich natürlich machen können. Ich habe gesagt, ich nehme mal ganz bewusst das Thema Rasse und Rassismus. Denn wenn man eh immer als Rassist bezeichnet wird, dann sollte man sich doch mal ein bisschen mit diesen Begriffen beschäftigen. Zunächst mal also mit Rasse. Der erste, der sich eigentlich in wissenschaftlicher Art und Weise mit der Abgrenzung zwischen Rasse und Art befasst hat, ist Linné gewesen, ein schwedischer Forscher, der die gesamte Welt der Tiere und Pflanzen geordnet hat und zum Ergebnis gekommen ist, man kann da irgendwie Verbindungen darstellen und die sind näher verwandt mit denen und Ähnliches. Es ging dann weiter mit der sehr schnellen Auffassung, dass Rasse und Art sich wie folgt unterscheiden. Arten sind nicht fruchtbar kreuzbar. Das heißt also, wenn ich ein Pferd und einen Esel miteinander verbinde, dann bekomme ich einen Maulesel. Aber dieser Maulesel selbst ist nicht fruchtbar. Wenn ich Maulesel mit Maulesel kreuze, kommt null raus. Das heißt, Pferd und Esel sind nicht verschiedene Rassen, sondern Pferd und Esel sind verschiedene Arten, weil eine fruchtbare Kreuzung nicht mehr gegeben ist. Und danach hat man jetzt die gesamte Tier- und Pflanzenwelt eingeteilt und ist zum Ergebnis gekommen, dass es eben eine ganze Reihe verschiedener Tierarten gibt und Tierrassen auch gibt, die eben kreuzbar sind. Wobei die Abgrenzung etwas schwierig ist und nicht ganz so einfach ist. Ich will das am Beispiel der Möwen zeigen. Es gibt die Silbermöwen. Und die Verwandten der Silbermöwen, jeweils also die gleich große Möwenart, die mit ihnen verwandt ist, ist jeweils mit der nächstliegenden kreuzbar. Das heißt, das sind verschiedene Rassen, keine Arten. Die gehen aber einmal um den Globus rum. Das heißt, die überlappen sich immer so und dann stoßen sie wieder zusammen. Und da, wo sie zusammenstoßen, da sind sie nicht mehr miteinander kreuzbar. Das heißt also, jede ist mit der anderen um Erdball herum kreuzbar, nur dann werden die Unterschiede immer größer und auf der einen Seite, auf der einen Überlappungsgrenze der Silbermöwe sind sie kreuzbar, auf der anderen Seite mit denen, die von da kommen, nicht mehr, weil da die Unterschiede zu groß sind. Ja, sind die jetzt eine eigene Art, sind die eine eigene Rasse? Das ist die erste Schwierigkeit. Die zweite Schwierigkeit, die wir haben bei Art und Rasse, ist die Frage der Kreuzung. Man müsste nämlich eigentlich sagen, der Kreuzung unter natürlichen Bedingungen. Denn Löwe und Leopard kreuzen sich unter natürlichen Bedingungen nicht. Wenn man Löwe und Leopard in der Steppe aussetzt, wird also kein Löwe so verrückt sein, sich mit einem Leopardenweibchen einzulassen und umgekehrt auch nicht. Wenn Sie dieselben aber im Zoo zusammensperren und keinen Heiratspartner oder Paarungspartner der eigenen Rasse zulassen, das heißt, eine Löwin gibt es für einen Löwen nicht und einen Leopardenmann gibt es also für die Leopardenfrau nicht, für das Leopardenweibchen nicht, dann vermischen sie sich, dann verbinden sie sich und kriegen sogar Nachkommen, die dann ganz merkwürdig gefleckt sind. Und man hat dann von Leos oder ähnlich gesprochen, also oder Leopard-Löws oder wie auch immer. Also wie man das benennen will, ist ja abwegig. Man kann es machen. Das heißt also, Löwe und Leopard sind ganz klar Arten, sind keine Rassen. Aber in dem Moment, wo sie unter künstliche Bedingungen gestellt werden, vermischen sie sich dann doch. Das hat man bei Tauben auch festgestellt. Das ist immer das Problem, wenn man also nun eigene Partner nicht hat. Wenn man Tauben also ohne einen eigenen Partner lässt, also ein Taubenmännchen, dann fangen die also nach einer Weile an, so einen Federbusch anzubalzen, große Balzbewegungen zu machen, in der Hoffnung, also da so ein bisschen Liebesgegurre von der anderen Seite zu hören. Wenn man sie noch länger unter Entzug setzt, dann reicht also eine Faust aus. Das heißt, man kann da eine Faust hinhalten und dann fängt der Täuberich an, sich ganz verrückt zu gebärden und versucht nur also diese Faust zum Liebesspiel zu bewegen. Und wenn das noch weiter geht, dann reicht sogar ein Fressnapf aus. Also Konrad Lorenz hat das also mit dieser Triebstautheorie begründet. Er hat gesagt, also da baut sich ein Trieb auf, der Sexualtrieb, der zur Entladung drängt. Und wenn man dann eben einen Partner der eigenen Rasse nicht finden kann oder der eigenen Art nicht finden kann, dann ist es eben einem letztlich egal, was dann da ist. Bei Menschen gibt es das ja auch, das ist Sodomie. Dann wird es mit Tieren getrieben, früher bei Knechten oder sowas. Problem auf dem Lande, so in der Weimarer Republik und davor im Kaiserreich. Da gab es ja dann auch noch entsprechende Verurteilungen. Deswegen, heute gibt es ja sogar Lehrerinnen, die sowas auf Videos vorführen und dann verkaufen. Allerdings hat sie das dann immer in den Schuldienst gekostet. Aber also man hat ja heute eine etwas andere Auffassung zu diesen Dingen. Aber das liegt eben so ein bisschen begründet in diesen Entzugserscheinungen. Ich will das damit nicht entschuldigen, aber ich will es ein bisschen erklärbar und verständlich machen. Und das bedeutet natürlich, auf den Menschen bezogen, dass es sehr schwierig ist, wo bei uns die Art und die Rasse liegt. Denn wir leben nicht mehr unter natürlichen Bedingungen. Wenn ich mir jetzt eine Hottentottenfrau ansehe, dann ist das also etwas, was für einen normalen weißen Mann sicherlich nichts Attraktives hat. Die Hottentotten, für diejenigen, die das nicht kennen, also die Hottentottenfrau verfügt über den Hottentottensteiß. Die wären an sich ideal geeignet, als Kellner eingesetzt zu werden, und zwar deswegen, weil ihre Figur von hinten sieht so aus. Das heißt, man kann hinten auf dem Po ein Tablett abstellen. Das ist natürlich viel praktischer, als damit so rumzugehen. Die könnten also links und rechts ein Tablett, die könnten mit drei Tabletts gleichzeitig marschieren. Also ideal geeignet für diese Zwecke, nur, um es neudeutsch zu sagen, das turnt einen weißen Mann normalerweise nicht an. Weil der also von Schönheit einen anderen Begriff hat als diesen Hottentottensteiß. Also wenn man die Auswahl hat, dann nicht. Aber die Buren, als sie nach Südafrika kamen, hatten zum Teil keine Frauen und haben sich dann also auch mit diesen Hottentottenweibern verbunden. Und daraus sind dann die Bastards gekommen, die heißen richtig Bastards, also für den Verfassungsschutz. Das ist also keine Abwertung hier, sondern die heißen die Rehoboter Bastards, sind daraus entstanden. Das bedeutet also normalerweise, wenn die Wahl gehabt hätten zwischen so einem flämischen Bauernmädchen, dann hätten sie die mit Sicherheit genommen und nicht so eine mit so einem komischen Steiß, da hinten für uns komischen Steiß, ich sage das gleich noch, und hätten die links liegen lassen. Aber wenn sie denn in unnatürlichen Bedingungen lebten, dann kam es eben auch zu dieser Vermischung. Dabei ist es so, dass dieser Hottentottensteiß für den Hottentottenmann etwas enorm Attraktives hat. Also die Frauen sind die begehrenswertesten, wo man das größte Tablett draufstellen kann. Warum? Weil im Fett Wasser gespeichert wird und die Hottentotten haben in Wüsten und Steppengebieten gelebt. Das heißt, die Frau, die besonders viel Wasser speichern kann, die kann, hat natürlich auch mehr Überlebenschancen, die hat auch mehr Milchfluss, die kann natürlich Kinder besser aufziehen. Ist also auch klar. Das heißt, es ist für das Überleben in Südafrika von enormem Vorteil, einen solchen Steiß zu haben. Und deswegen hat sich bei den Hottentotten-Männern natürlich in Richtung Schönheitsideal dies herausgebildet. Das ist also eine Sache. Bei uns anders, bei uns Abkömmlingen der Cro-Magnon-Jäger, ist das ganz anders. Wir haben also eine Jägervorfahrenschaft gehabt über Millionen von Jahren. Und die Cro-Magnons sind auch Jäger gewesen. Der Ackerbau ist ja erst relativ kurz, 6.000 bis 10.000 Jahre ist das her, seit die Menschen Ackerbau wurden. Und vorher sind sie Jahrhunderttausende Jäger gewesen. Für die Jäger waren zwei Dinge wichtig. Beim Mann einerseits Muskeln, das finden Frauen dann auch oftmals noch attraktiv, auch knackige Beine, Beinmuskeln oder so. Das heißt, die haben sich die ausgeguckt, die besonders gut Jäger sein können. Heute spielt das keine Rolle mehr, aber das ist immer noch attraktiv. Umgekehrt bei den Männer natürlich brauchten sie Frauen, die auch gut ausschreiten konnten, denn man hat ausgerechnet, diese Cro-Magnon-Jäger sind im Durchschnitt 30 Kilometer am Tag gewandert. So, und da brauchen sie Frauen, wenn die Beine zu kurz sind, dann wird das nichts. Das heißt also, die Beine sollten schon ein bisschen länger sein. Deswegen findet bei uns Abkömmlingen der Cro-Magnon-Liga spielt das nicht so.